weißt, wer du bist, woraus du gemacht bist. Krieg liegt dir im Blut. Kämpf nicht dagegen an. Du hast nicht für dein Land getötet. Du hast für dich selbst getötet. Gott kann das nicht ungeschehen machen. Wenn man dich zwingt, ist Töten so einfach wie Atmen.